Ich bin der einzig wahre 13 Jahre King und kann die Breitling tragen. Geiselnahmen, Polizeischikanen vor dem Streifenwagen. Mein Vermögen wächst, Ghetto-Pöbel-Rap. Und mein Geschäftssinn sagt, es gibt nichts Unmögliches. Rapper gehen in Hungerstreik, er ist guter Junge, Hype. Label Nummer 1 bei dem Shindy unterschreibt. Yeah, deutsche Luxuslimousinen, goldene Kreditkarten, Großstadt, Piraten. Jeder will Profit schlagen, Kopf, Nerven, Kopfschmerzen, Paracetamol. Yeah, Spaceship, Facelift, Panamera Flow. Und vom Bordstein bis zur Skyline, Sony Black und Mr. Nice Guy. Yeah. Yo, schwarzer Dresscode, Spaceship, Facelift, Panamera Flow. Wir sind die Organisation, Undercover Cage Fight. Mitternacht ist Stage Time, Late Night, Panamera Flow. Hey yo, schwarzer Dresscode, Spaceship, Facelift, Panamera Flow. Wir sind die Organisation, Undercover Cage Fight. Mitternacht ist Stage Time, Late Night, Panamera Flow. Panamera Tech Art, Pechschwarz, Nappaleder. Schöne Grüße an den Hurensohn vom Mathelehrer. All black, everything wie ein Satanist. In-Style, Cover, Bitch, auf dem Beifahrersitz, yeah. Verdammt, mein Opa kam mit zwei Koffern her. Und sein Enkel wird ein scheiß Millionär. Nagelneue Nike Air. Nie wieder Nachtschicht und OZ. Bitches schicken Shindy cool Nacktpics per WhatsApp. Yeah, große Fresse wie ein Pelikan. Mediterran, Le Meridian, Bose Sound, Modehaus, hoch hinaus, ohne Pause, Panamera Flow, Porsche Wappen auf der Motorhaube. Yo, schwarzer Dresscode, Spaceship, Facelift, Panamera Flow. Wir sind die Organisation, Undercover Cage Fight, Mitternacht ist Stage Time, Late Night, Panamera Flow. Ey yo, schwarzer Dresscode, Spaceship, Facelift, Panamera Flow. Wir sind die Organisation, Undercover Cage Fight. Mitternacht ist Stage Time, Late Night, Panamera Flow. KDW, bares Zählen, Panamera Tunnelblick. Schwarz-Geld unterm Sitz, er ist guter Junge Klick. Multimillionär, Militär, der Sergeant, ich lass mich nicht verarschen. Ihr seid alle nur Komparsen, Immigrant. Du musst vor mir niederknien, Willy Brandt, Tyson, Jackson, Jordan, Zinedine Zidane, Sonny Black, Johnny Cash, Shindy Cool, Pop-Ikone, Toblerone in der Jogginghose. Yeah. Yo, schwarzer Dresscode, Spaceship, Facelift, Panamera Flow. Wir sind die Organisation, Undercover Cage Fight. Mitternacht ist Stage Time, Late Night, Panamera Flow. Hey yo, schwarzer Dresscode, Spaceship, Facelift, Panamera Flow. Wir sind die Organisation, Undercover Cage Fight. Mitternacht ist Stage Time, Late Night, Panamera Flow. Hey yo,